Abschnitt 36 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Stimmung: Spätsommer, Lenz der Toten. Stumm schreiten deine Boten auf glutgedörrter Bahn, mit langen, purpurroten Talaren angetan. Wachsbleiche Finger greifen voll Gier nach Sonnenreifen samt Früchten im Geäst, doch müde Augen schweifen durch Wolken, Schimmerstreifen zum goldgesäumten West. In Silberblumenseide, in weißem Sterbekleide, so wartet eine Braut als einziges Geschmeide im Haar die Asterblaut. Ihr Herz ist sturmzerrissen, und ihre Brüste wissen längst nichts von Liebe mehr. Sie wartet auf das Ende, und ihre bleichen Hände, die zittern, ach, so sehr. Spätsommer, Lenz der Reue. Ende von Stimmung.